Welche sind die lebendigen Glieder der Kirche? Das sind alle Gerechten und nur die Gerechten, das heißt jeweils jene, die im Stand der Gnade Gottes sind. Ja. In Wirklichkeit zählt nur das, dass man eben, dass wir vom Leben Gottes, durch das Leben Gottes leben. Das heißt, durch die Gnade, den Gnadenstand, die heiligmachende Gnade. Alles in der Kirche zielt ja darauf hin, uns die Gnade Gottes, das Leben Gottes zu vermitteln. Deswegen heißt es auch im Kirchenrecht etwa, das höchste Gesetz ist das Heil der Seelen. Wenn sich etwas dem Heil der Seelen widersetzt, dann ist es, kann es kein gültiges Gesetz der Kirche sein, weil sie sehr viele Gesetze, Einzelvorschriften, positive Gesetze hören auf. Allein schon bei der schwere Nachteil daraus entsteht, ja, die Sonntagspflicht, einer, der schwer krank ist, hat keine Verpflichtung, am Sonntag zur Messe zu kommen, oder eine Mutter, die stillt oder was weiß ich, die Umstände so sind, was eben eine moralische Unmöglichkeit besteht, das positive Gesetz, das Kirchengesetz zu erfüllen, ja, hört das Gesetz auf. Gibt es keinen wirklichen Konflikt mit dem Heil der Seele, kann nicht sagen, jetzt, weil es so und so ist. Deswegen bin ich jetzt gezwungen, sozusagen zu sündigen, weil ich das Gesetz nicht erfüllen kann. Das ist nur aufpassen. Jedenfalls, worum es im Letzten geht, lieben Gott geht, da er will, dass unsere Seelen in den Himmel kommen, aber das Mittel dazu ist eben der Gnadenstand. Wer im Gnadenstand stirbt, das wissen wir, kommt in den Himmel, eventuell durchs Fegfeuer, aber jedenfalls, er geht nicht verloren. Wer ohne den Gnadenstand stirbt, im Stand der Sünde, also der schweren Sünde, der kommt unweigerlich in die Hölle. Die Kirche ist eben die Arche des Heiles. Die Kirche ist nicht Selbstzweck, sondern die streitende Kirche ist eben das Mittel, um unsere Seelen zum lieben Gott zu bringen, zu retten.